Marschall Kim Jong-un schickte am 6. September einen Katafalk von Professor Dr. Shin Yong-ra, Held der Arbeit und Forscher des Bund-Metall-Instituts, der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, einen Blumenkranz und bezeigte damit seine tief erfundene Trauer um den Tod des namhaften Wissenschaftlers.